super. Ich hatte eben vor der Pause gesagt, dass Rocker erstmal Schwierigkeiten hatte, nach Deutschland einzureisen, weil er eben keine Staatsbürgerschaft mehr hatte, keine deutsche. Bekanntlich ist das Deutsche Kaiserreich dann ja zusammengebrochen durch die Aufstände, die es in ganz Deutschland gegeben hat, und die sozialdemokratische Regierung hat sich installiert. Ja, also konnte er dann ab 1919 auch nach Deutschland einreisen. Er wollte eigentlich gerne zunächst nach Mainz zurück, aber er wurde gebeten, nach Berlin zu kommen, und zwar von unter anderem von Fritz Carter. Fritz Carter war damals einer der zentralen Persönlichkeiten, die an der Entwicklung des Syndikalismus in Deutschland beteiligt waren. Und zwar war der Hintergrund dort, dass ja Deutschland immer sehr sozialdemokratisch geprägt gewesen ist, und da haben sich dann in den lokalen Gewerkschaften der Sozialdemokratie ja sozusagen erste syndikalistische Gewerkschaften herausgebildet und letztendlich dann die Organisation FVDG, Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften. Und darin war hatte Carter eben eine maßgebliche Rolle, und er wollte gerne diese Bewegung dann richtig aufbauen in Deutschland und wusste, dass er mit Rudolf Rocker eine sehr wichtige Persönlichkeit hätte, die dabei helfen kann. Also ist Rocker nach Berlin gegangen. Und ihm wurde eigentlich so die Aufgabe übertragen, dass er dieser Bewegung, die ja aus der Sozialdemokratie entstanden ist, ein Ideenfundament gibt. Das bedeutet, er hat zunächst viele Vorträge gehalten, viele Schriften verfasst, um dem Ganzen eine eigene Richtung zu geben, die natürlich durch ihn sehr anarchistisch dann geprägt war, vor allem durch den kommunistischen Anarchismus von Kropotkin. Ja, und dann hat er auch 1919 die Prinzipienerklärung verfasst für die FVDG. Hier eine Veröffentlichung von 1920. Die Prinzipienerklärung sollte für diese Organisation verfasst werden. Die hatte bisher schon eine Prinzipienerklärung, aber die stimmte eben nicht mehr so richtig mit den Zielen überein, die sich dann doch in den letzten Jahren entwickelt haben. Und zwar stand zum Beispiel in der alten Prinzipienerklärung drin, dass die Diktatur des Proletariats befürwortet wird, und wie wir jetzt schon erfahren haben, stand Rockers Gedankengänge da gar nicht hinter. Ja, also hat er eine neue Prinzipienerklärung verfasst, die dann auch auf dem Kongress 1919 einstimmig angenommen worden ist. Und auf dem Kongress hat sich die FVDG dann auch umbenannt in FAUD. Das war dann die Freie Arbeiterunion Deutschlands mit dem Beiwort Syndikalisten. Also das war dann der Kongress, der ja eigentlich der Gründungskongress der FAUD war und auch die Geburt der wirklich syndikalistischen Bewegung in Deutschland. Also dann auch später haben sie noch das Beiwort Anarchosyndikalisten bekommen. Also eigentlich auch schon der Beginn der anarchosyndikalistischen Bewegung in Deutschland. Ja, die Prinzipienerklärung hat dann auch bis 1933, bis die Organisation eben sich aufgelöst hat, das Fundament der Bewegung ist sie gewesen in Deutschland. Bis heute ist sie immer noch auch die Grundlage für die FAU, die Nachfolgeorganisation der FAUD, die ja heute besteht. Die haben auch noch die Prinzipienerklärung als Grundlage. Aber auch international ist es immer noch eine Schrift, die bis heute viel Aufmerksamkeit eben von den anarcho-syndikalistischen Organisationen erfährt. Und zum Inhalt und den Vorstellungen, die dahinter stehen, wird Marcel jetzt was sagen. Ja, das versucht er zumindest. Und zwar ist es so, dass es ein sehr umfangreiches Ding ist, diese Prinzipienerklärung. Ich kann die jetzt nur auf ein paar Minuten herabbrechen. Und ich gehe natürlich auch davon aus, dass der ein oder andere Begriff schon bekannt ist. Ja, bei Fragen oder anderen Ansichten, dann können wir am Ende nochmal drüber reden. Ja, Syndikalismus. Etymologisch betrachtet sagt Rocker, dass das Wort Syndikalismus eigentlich relativ bedeutungslos ist. Allerdings wurde es international von den syndikalistischen Bewegungen gebraucht und wurde dann als Erkennungsmerkmal eben beibehalten, um diesen internationalistischen Charakter der Bewegung weiterhin auszudrücken. Ja, Rocker sagt, ja, was sich schnell entwickelt, das taugt in der Regel nicht viel. Der Syndikalismus soll eine perspektivisch angelegte Bewegung sein. Sie soll nicht alle Hoffnungen auf die Revolution legen, wie Christen irgendwie alle Hoffnungen aufs Jenseits legen, sondern es soll eben so sein, dass ein rationaler Prozess dazu führt, dass Emanzipation stattfindet, die sich dann letztendlich in der sozialen Revolution Bahn bricht, und am Ende eine freie Gesellschaft gebären soll, in dem Sinne. Grundanliegen des Syndikalismus ist die Abschaffung der Lohnsklaverei und die Abschaffung des Klassenstaates. Positiv formuliert habe ich ja eben schon über Föderalismus und Zentralismus gesprochen. Positiv formuliert ist das Ziel des Syndikalismus die Erreichung einer föderalistischen Gesellschaft. Also auf eine Gesellschaft, die auf freiwilligen Bünden miteinander basiert und auf Selbstorganisation der Menschen. Vor der Revolution sieht der Syndikalismus föderierte Gewerkschaften vor, die mit Gewerkschaften desselben Berufs zusammenarbeiten und darüber hinaus mit Arbeiterbörsen vernetzt sind. Das heißt, wir haben dort kämpferische Gewerkschaft auf der einen Seite und ergänzend dazu Organe der Selbstverwaltung. Und die sollen dann nach der Revolution in statistische Lokalbüros umgewandelt werden. Das heißt, dass diese vorher schon zur Selbstorganisation benutzten Börsenstrukturen Garant dafür sein sollen, das Eigentumsmonopol aufzulösen und somit auch die Klassengesellschaft. Und ihre Aufgabe soll in der postrevolutionären Zeit sein, die gesellschaftliche Versorgung sicherzustellen. Syndikalistische Prinzipien, die sich quer durch diese Prinzipienerklärung ziehen, sind beispielsweise die Selbstverwaltung. Also die Menschen sollen nicht mehr auf die Weisungen von oben hören, sondern sollen ihre Bedürfnisse selbst befriedigen. Wirtschaftlicher Natur, also das heißt, die Betriebe sind basisdemokratisch und kollektiviert aufzubauen. Die Wirtschaft soll in rational und transparent erfassten statistischen Büros für alle einsehbar sein und nicht mehr wie heute einem Aktienkurs unterlegen, der ähnlich einer Kristallkugel funktioniert. Und dann haben wir natürlich noch die gegenseitige Hilfe. Das ist ein psychologischer Aspekt, der zwischen den Menschen stattfinden muss. Das ist das ist das kulturelle Niveau, was er anstrebt. Also gegenseitige Hilfe ist etwas, auf dem die kommende föderalistische Gesellschaft quasi zwischenmenschlich basiert. Und dann spricht er vom Klassenkampf, nicht als Kampf des Proletariats gegen das Bürgertum, wie ein Fußballspiel und am Ende steht es 3:0 und das ist dann die Revolution, sondern es geht eher darum, dass die Proletarier den Kampf gegen die Klassengesellschaft schlechthin führen, also nicht nur gegen das Bürgertum. Föderalismus habe ich eben schon gesagt. Der Syndikalismus muss nach Rocker seine Ziele in den Mitteln wiedererkennbar sein. Und deswegen geht es nicht über Staat und Partei, sondern es geht nur über einen bereits sich als föderalistisch begreifenden Organismus, also Organisation, die dann eben auch selbiges erstrebt. Ansonsten widerspricht man sich dem eigenen Ziel in den Mitteln. Das würde, ja. Genau, Sozialismus ist ein Kulturideal, das habe ich eben schon bei der Bildung gesagt. Das heißt, da kommen jetzt alle Sachen, die ich bei Bildung und Erziehung schon mal gesagt habe, nochmal rein. Das heißt, hier ist es für die syndikalistischen Gewerkschaften von überaus großer Bedeutung, auch Kulturarbeit zu leisten. In dem Sinne, Erich Mühsam hat das mal so schön gesagt, er hat gesagt, ja, ein anarchistischer Führer ist jemand, der andere dazu befähigt, sich selbst zu führen oder sich selbst zu ermächtigen in dem Sinne. Es geht halt darum, Bildung zu vermitteln, es geht darum, das Ganze selbst organisiert zu machen und davon hat er sich eben auch einen emanzipatorischen Effekt versprochen, dass man eben nicht mehr alle Lügen, die so von oben kommen, glauben muss, sondern man selbst etwas weiß und sagen kann, nee, das war aber ganz anders und so. Und das zählt dann auch noch sicherlich zur Arbeit, die der Syndikalismus in der Gesellschaft zu leisten hat, hinzu. Ja, damit würde ich das in Kürze abschließen, also beziehungsweise in aller Kürze abgeschlossen haben und übergebe wieder an die Emily. Es gibt übrigens die Prinzipienerklärung auch im Internet zu lesen. Wir haben die deshalb heute nicht mitgebracht, aber könnt ihr einfach mal googeln auf verschiedenen Seiten und nachlesen, wenn ihr Interesse habt. Ja, ich würde jetzt zu einem nächsten historischen Ereignis kommen, nämlich der Kapp-Putsch von 1920. Rocker war ja zu dieser Zeit auch in Berlin. Folgendes hat sich ereignet. Also der General von Lüttwitz, das war der Oberbefehlshaber damals der Reichswehr in und um Berlin, und der hat im Ersten Weltkrieg Truppen, die Baltikum-Truppen sogenannten, geleitet, befehligt, genau, danke. Ja, und er wurde dann beurlaubt vom Reichskanzler Noske und hat daraufhin Verhandlungen mit ihm und Ebert geführt und eigentlich ihnen schon gedroht, dass er mit seinen Truppen, die nämlich 2 Jahre nach Ende des Krieges immer noch nicht entwaffnet waren, vor Berlin steht. Und Noske und Ebert haben darauf eigentlich gar nicht reagiert und das Ganze auch unter der Hand gehalten und nicht an die Öffentlichkeit getragen. Und daraufhin ist Lüttwitz dann mit seinen Truppen nach Berlin einmarschiert am 13. März 1920. Und sie haben auf keinerlei Widerstand gestoßen in Berlin. Die sozialdemokratische Bewegung ist geflohen. Sie haben also die Regierungsgebäude eingenommen und haben eine Regierung installiert mit Kapp als dem Reichskanzler, deshalb eben der Name Kapp Putsch, manchmal auch Kapp Lüttwitz. Putsch wird er genannt. Es gab dann allerdings doch Widerstand, und zwar von der Arbeiterbewegung. Die haben dann einen Generalstreik ausgerufen, der auch im kompletten Reich stattgefunden hat, 3 Tage lang. Und dieser Generalstreik hat letztendlich dazu geführt, dass der Putsch niedergeschlagen wurde. Ich vergesse immer, euch die Bilder zu zeigen. Hier ist ein Foto von einigen der Putschisten, die mit einem Automobil nach Berlin reinfahren. Wir sehen hier auch auf dem Fahrzeug noch ein Hakenkreuz. Also das waren halt wirklich erzreaktionäre, eigentlich schon faschistische, antisemitische Truppen. Eisernes Kreuz auf dem Helm. Und parallel zu dem Generalstreik gab es auch Kämpfe, weil eben diese Truppen waren ja auch bewaffnet. Und entsprechend haben sich auch, wie man hier auf dem Foto sieht, einige Arbeiter bewaffnet. Und es gab vor allem im Ruhrgebiet sehr blutige Auseinandersetzungen, bei denen auch sehr, sehr viele Menschen ums Leben gekommen sind. Aber wie gesagt, vor allem durch den Generalstreik konnte der Putsch niedergeschlagen werden und die Putschisten sind dann geflohen. Dieses Kapitel kurz als Einschub, weil das nämlich einen ganz interessanten Aspekt nochmal auf Rockers Werk wirft, wie Marcel euch jetzt erläutern wird. Ja, war ja nett von dem Noske, dass er den Lüttwitz beurlaubt hat, ne? Also das Kaiserreich bricht zusammen und Noske beurlaubt einen Träger dieses alten Systems. Ja, das antifaschistische Bollwerk der Sozialdemokratie hat dem wieder mal genau gezeigt, wo es lang ging, den Reaktionären. Gut, also Rocker war natürlich auch Historiker. Ich habe eben schon gesagt, dass er als Autodidakt sich auch die Geschichte selbst beigebracht hat und dann natürlich auch bemerkt hat, aha, ich begreife jetzt langsam, woher manche Dinge kommen. Das will ich meinen Genossinnen und Genossinnen auch zuteil werden lassen. Also war sein Grundbestreben bei allen historischen Betrachtungen, die er so macht, die sogenannten Pfade der Entwicklung offen zu legen. Das heißt, die Leute, die seine Bücher lesen, sollten begreifen, woher Dinge gekommen sind, dass die nicht einfach von einer höheren Macht oder vom Schicksal vom Himmel gefallen sind, sondern dass es immer Entwicklungen gab und Kontinuitäten durch die gesamte menschliche Geschichte. Ja, wie sahen jetzt diese Kontinuitäten beim Kapp-Putsch aus? Wir haben 1918, das Kaiserreich wird nicht durch eine entschiedene Revolution weggefegt, sondern es bricht zusammen. Ja, die haben also so abgewirtschaftet, dass das nicht mehr tragbar ist, es bricht alles zusammen. Die Sozialdemokraten verrichten dann das Werk derer, die vorher an der Macht waren, und zerschlagen gewaltsam die ganzen Räterepubliken, die ganze Räterevolution, die es in Deutschland gibt. Das heißt, das Einzige, was den Reaktionären etwas hätte entgegensetzen können, das hat Noske niederschießen lassen. Sehr eindrucksvoll in den Biografien von Ernst Toller und Oskar Mayr Graf, um sowas alles nachzulesen, wem das ein Begriff ist. Und letztendlich war dann die Situation so, dass die Sozialdemokraten in ihrer unendlichen Menschenliebe den ganzen Kriegstreibern von vorher die Waffen und auch das Gedankengut weiterhin überlassen haben. Das heißt, die haben die lediglich, wie Ernie gesagt hat, auf ihre Großgrundbesitze in Ostpreußen und sowas zurückgeschickt und haben denen auch die Knarren gelassen und alles. Und dann habe ich ja schon gesagt, handelte es sich 1918 nicht um eine groß angelegte Revolution, sondern eben um einen großen Zusammenbruch. Das heißt, die ganzen Ideen, die damals im Kaiserreich propagiert wurden, die sind nicht durch fruchtbare Sachen in der Bevölkerung einfach weg gewesen, sondern die haben eine Kontinuität dargestellt. Das heißt, Antisemitismus, preußischer Kasernengeist und all das, was Rocker an Übeln aufzählt, das ist weiter bestanden geblieben. Und daher konnten dann die Machthaber auch wieder daran appellieren. Das heißt, die ganzen Reaktionäre von damals, die Militaristen und die Großgrundbesitzer und die Großindustriellen, die konnten dann alle daran anknüpfen, dass in der Bevölkerung immer noch so ein Denken wie vor dem Ersten Weltkrieg im Kopf war. Weil es eben keine Alternative gegeben hat, nichts in der Masse. So, dann waren die Sozialdemokraten dem Kapputsch ja eher passiv bzw. machtlos gegenüber. Sie haben wahrscheinlich immer noch gehofft, dass ihr Gott, der Staat, das alles für sie regelt. Es hat dann leider doch nicht ganz so funktioniert, sondern irgendwann waren es den Arbeitern, die ja zu der Zeit auch im Ruhrkampf und sowas beschäftigt waren, war das denen dann einerlei, was die sozialdemokratische Führung gesagt hat, und sie haben einfach sich erdreist, einen Generalstreik auf eigenes Geheiß hinzumachen. Das hat den Kapputsch kaputt gemacht, und letztendlich hat es dann nach Rocker auch gezeigt, dass der Generalstreik als Mittel der Arbeiter und Arbeiterinnen durchaus so potent ist, so in der Lage ist, die Geschicke in die eigene Hand zu nehmen, wie das so in der Theorie vorher auch formuliert war. Das heißt, wir haben hier keine allzu große Diskrepanz zwischen dem, was die Syndikalisten gesagt haben, und dem, was sie letztendlich auch damit erreicht haben. Das ist sehr hoffnungsvoll. Dann hat, also das war jetzt, sag ich mal, in Rockers Abhandlung zum Kapputsch so, die liegt auch da vorne aus, also wen das noch näher interessiert, das ist für die deutsche Geschichte enorm wichtig, weil man euch immer wieder sagen wird, dass es gegen den Faschismus ja keine Wahl gegeben hätte. Die Sozialdemokraten und die KPD, die hätten ja alles unternommen. Es war leider nicht so, und die deutsche Geschichte hat es auch vorher schon der ganzen Welt eigentlich demonstriert. Leider kam es dann später doch nicht dazu, dass sich darauf nochmal besonnen wurde. Also ein ganz wirkliches, wichtiges Schlaglicht in der deutschen Geschichte, besonders wenn es um die Faschismusanalyse später geht. Dann hat der Rocker noch viele andere Sachen, die historischen Bezug hatten, verfasst. Er musste leider, weil er sehr alt geworden ist, ganz viele Nachrufe schreiben. Also viele Genossen und Genossinnen sind eben vor ihm gestorben. Das hat er ja sehr rührend, also er hat nicht von einem abstrakten akademischen Standpunkt ausgeschrieben, der sich irgendwie anmaßt, irgendwie objektiv zu sein oder so etwas. Das kannte er nicht. So ein Satz ist repräsentativ dafür. So gehen sie alle dahin, einer nach dem anderen, die Toten reiten heute schnell. Das ist der Abschluss der Biografie über Fritz Carter, einer seiner lieben Genossen damals, der dann das Zeitliche gesegnet hat, weil er kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auf einen Blindgänger getreten ist. Und das hat Rocker dann mitgenommen, und so schreibt er dann auch. Also das, finde ich, ist ein Charakteristikum seiner Nachrufe oder biografischen Sachen. Er hat noch andere Biografien geschrieben, umfangreiches über Johann Most oder Max Nettlau. Das waren so Protagonisten der sozialdemokratischen bzw. jungen anarchistischen bzw. anarchistischen Bewegung dann später, der Nettlau. Und wie schreibt er jetzt diese Biografien? Die sind allgemein sehr erhellend, wie ich finde, weil sie sehr umfangreich nicht nur die Person fokussieren, sondern das ganze Netzwerk, was diese Person eigentlich umgeben hat, inklusive der Organisation zu der Zeit und der historischen Hintergründe. Also ja, wie gesagt, meiner Meinung nach ein tolles Buch über Geschichte und sowas. Also man erfährt eben nicht nur was über diese eine Person, sondern um ein ganzes Netzwerk. Meiner Meinung nach spiegelt sich darin auch Rockers Weltverständnis wider, dieses föderalistische eben, dass Personen nicht aus sich heraus irgendwie toll und klasse sind, sondern dass sie eben auch von den Umständen und ihren Beziehungen abhängen. Ja, genau, das so viel zur Erinnerungskultur bei Rocker und zu den historischen Betrachtungen, und dann macht die Emily jetzt weiter. Ja, wir befinden uns immer noch in Berlin, wo Rocker noch immer lebt und wirkt. Er hält sehr viele Vorträge vor allem und ist schriftstellerisch tätig. Hier habe ich so einen ganz, ganz kleinen Einblick mitgebracht von so Anzeigen aus Zeitungen, wo Vorträge von Rocker beworben wurden. Rocker war der aktivste Redner in der syndikalistischen und auch in der anarchistischen Bewegung. Er war wirklich auf den meisten Veranstaltungsankündigungen, sein Name war dort zu finden. hat auch nicht nur innerhalb der syndikalistischen und anarchistischen Bewegung gesprochen, sondern war auch viel bei Kultur, von Kulturvereinen eingeladen und so weiter. Und er war, ich habe ihn ja nicht reden gehört, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, aber er muss ein sehr guter, mitreißender Redner gewesen sein, denn er war ja, wie gesagt, unheimlich populär. Er hat auch viel geschrieben für verschiedene Zeitungen, vor allem für den Syndikalist, das war die Wochenzeitung der FAUD, dieser syndikalistischen Gewerkschaft, und hat dann auch die Internationale Rundschau, also das Ressort im Syndikalist, eine Zeit lang betreut als Ressortchef. Und das war auch beispielhaft für seine Stellung eben der internationalen Bewegung. Er hat viele verschiedene Funktionen da sozusagen eingenommen. Und zwar war seine Wohnung zum einen eine Zeit lang eine Art Fundbüro für russische Untergrundliteratur. Also vieles, was aus Russland rausgeschmuggelt werden konnte, wurde erstmal in Rockers Wohnung untergebracht. Das waren zum einen Briefe von Kropotkin, die seine Witwe dann nach dessen Tod zu Rocker gebracht hat. Das waren die Aufzeichnungen von Alexander Bergmann, der eine Zeit lang in Russland unterwegs war und diese Erlebnisse aufgeschrieben hat, aber auch, von Peter Arshinov, der die Machno-Bewegung biografiert hat, und auch dessen Aufzeichnungen waren in Rockers Wohnung untergebracht. Aber nicht nur Dokumente, sondern auch Schriften haben in Rockers Wohnung aus Russland, also russische Exilanten, dort Unterschlupf gefunden. Alexander Bergmann sowohl als auch Emma Goldman mit ihm gemeinsam, die beiden waren da zusammen in Russland, wie ihr vielleicht wisst. Und auch sonst internationale Gäste, die nicht auf der Flucht waren, aus allen möglichen Ländern, also von Argentinien bis Indien, und auch so bekannte Namen wie Bonaventura Durruti zum Beispiel. Und er selbst war auch viel unterwegs, zum Beispiel auf Vortragsreise in den USA und in Kanada, und hat auch viel für internationale Zeitungen Artikel verfasst. Er hat dann auch 1922 schon die Internationale Arbeiterassoziation gegründet. Das war dann die erste internationale Organisation der Anarchosyndikalisten, und das lässt sich tatsächlich maßgeblich auf Rockers Bemühungen zurückführen. Er hat dann den Kongress auch geleitet und wurde dort zum Sekretär gewählt, und auch als Sekretär war er dann in den Folgejahren eben viel auf internationalen Kongressen zum Beispiel unterwegs. Auf dem Gründungskongress 22 waren 9 Länder anwesend, also Delegierte aus 9 Ländern, und diese haben dann eine Menschenmenge von 1,5 Millionen vertreten. Das ist so die Größenordnung eben der IAA, die aber dann leider in den Folgejahren auch immer mehr an Bedeutung verloren hat. Jetzt nochmal ein Bild von Rocker gemeinsam mit Millie Wittkopp und deren gemeinsamen Sohn Fermin Rocker aus den Jahren in Berlin. Rocker war auch schriftstellerisch tätig in der Zeit. Er hat zum Beispiel 1926 ein Buch verfasst, auf Englisch auch bezeichnenderweise, eben nochmal rekurrierend auf diese internationale Bedeutung, The Farther Shore, oder 1928 Die Sechs, beziehungsweise The Six. Und dazu jetzt nochmal das Wort an Marcel. Ja, eben habe ich schon über Rocker als Historiker gesprochen, jetzt spreche ich über Rocker als Literat. Also der war ganz schön vielseitig unterwegs, publizistisch. Und über die beiden Bücher, die Emily gerade erwähnt hat, The Father's Shore und The Six, in der Sechs hat er ein ganz interessantes Projekt verwirklicht. Und zwar hat er 6 Figuren der Weltgeschichte genommen. Ihr kennt den Faust, den Don Juan, den Medardus, den Heinrich von Ofterding, den Hamlet und den Don Quixote. Das ist euch allen irgendwo mal im Unterricht oder also im Fernsehen oder etwas begegnet. Und letztendlich sind das Figuren, die nicht ein spezieller Autor erfunden hat, sondern die in der Geschichte immer wieder so als Märchenstoff, als Volkssage oder so etwas auftauchen. So, jetzt hat der Rocker diese ganzen Figuren genommen und hat die zunächst einmal analysiert. Das heißt, dem Faust, also der Figur des Faust, hat er das kalte Grübeln zugeordnet. Also er hat den wie einer psychologischen Untersuchung unterzogen und hat festgestellt, aha, der Faust, der versucht, das Weltgeschehen, sein Leben, einfach nur vergeistigt, so gefangen in so einem Elfenbeinturm, also geistig allein zu erfassen. Demgegenüber hat er den Don Juan gestellt. Der Don Juan, der versucht alles mit Genuss und Trieb und hat eigentlich dabei gar keinen Geist. Und an dem Beispiel will ich jetzt aufzeigen, was jetzt Rockers Weiterentwicklung dieses Stoffes war. Und zwar lässt er die beiden jetzt einzeln vor die Sphinx treten. Die Sphinx ist in der Literatur so eine Metapher für das Rätsel des Lebens schlechthin. So, einzeln versinken beide dort im Treibsand, also die scheitern beide am Leben, weil sie nur diese monokausale Herangehensweise ans Leben haben. Einmal dieses Triebhafte und einmal dieses Geistige allein, Vergeistigte allein. So, dann lässt Rocker die aber nochmal einander treffen und dann reden die so miteinander, ja. Also der Faust quatscht mit dem Don Juan und sagt, ja, wie machst du das und so, hat bei mir nicht so gut geklappt und so. Und letztendlich merken die dann, mir fehlt was, was der andere eigentlich im Übermaß hat. Also man kann sich irgendwie unterhalten und dann merkt man, ah, okay, man kann dieses Konzentrierte, dieses Festgelegte, dieses Dogmatische aufbrechen und man kann diese beiden Pole miteinander versöhnen. Und dadurch zeigt Rocker eben, dass man, also Entschuldigung, die treten dann wieder gemeinsam vor diese Sphinx und kommen dann halt durch da, das scheitert eben nicht am Leben, weil sie sich eben vom anderen etwas, weil sie etwas lernen. Also das heißt, sie nehmen etwas an und dadurch werden diese scheinbaren Gegensätze miteinander harmonisiert. Und das ist, was eigentlich Rocker ja auch in seinem ganzen Streben in der Gesellschaft versucht hat. Also das heißt, er gibt uns hier so eine Art Psychogramm eines freien Menschen, der eben nicht mehr zwischen solchen Widersprüchen gefangen ist und als Dogmatiker mit nur einem sturen Programm durchs Leben rennt, sondern der diese scheinbaren Widersprüche und Pole des Lebens miteinander zu vereinen weiß und eine Harmonisierung der eigenen Psyche halt erreicht. Das klingt jetzt alles ein bisschen abgehoben, der hat das sehr viel greifbarer formuliert, aber er hatte dafür auch ein paar mehr Seiten Zeit als ich jetzt hier Minuten. Genau, nur so als Einblick, also der war auch literarisch tätig und allein diese Idee, ja, wie kommt man auf so eine Idee? Also man nimmt sich einen Stoff, der Jahrhunderte alt ist und arbeitet den so um, dass ein grundfreiheitliches Menschheitsprinzip daraus wird. Also das muss man erstmal klarkriegen, ja. Und das finde ich, ist etwas Bemerkenswertes meiner Meinung nach. Dann haben wir noch das andere Buch, das heißt auf Deutsch übersetzt Vom anderen Ufer. Die Bezeichnung betrifft heute andere Dinge, aber damals war das noch nicht so. Und heute, damals ging es halt in dem Buch um Religion, um Revolution, um Moral, um Geist im allgemeineren Sinne und um abstrakte Kollektivbegriffe. Da hat er sich so mit auseinandergesetzt auf eine literarische Ebene. Das heißt, er hat seine Gedanken dazu nicht nur, sage ich mal, in einer historischen Abhandlung versucht, an die Leute zu bringen, sondern er hat sie auch, sage ich mal, ansprechender formuliert versucht zu äußern in solchen Fließtexten, die dann, der Rest war natürlich auch ein Fließtext, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich von Literatur rede. Also jedenfalls war er da recht vielseitig stilistisch unterwegs. Genau. Genau, Menschheit, Gemeinschaft ist der Freiheit Morgenrot, das ist ein Zitat aus der 6, da kann man schon so ein bisschen sehen, wie er so geschrieben hat, das liest sich so ein bisschen wie hier von Goethe, da der Faust. Dann gibt es noch ein schönes Zitat, das kommt aber später erst, Entschuldigung. Also damit bin ich mit der Literatur durch und übergebe wieder an die Emily. Eine Sekunde noch, ja. Dürftig. Ja, wir kommen zu einem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte oder eigentlich auch der Weltgeschichte. Ich habe Wasser. Der Hitlerfaschismus war natürlich nichts, was sich einfach von heute auf morgen irgendwie über Deutschland hineingebrochen ist, sondern auch genauso wie der Erste Weltkrieg schon, was sich angekündigt hat. Aber trotzdem ist Rocker erst eigentlich durch den Reichstagsbrand dann wirklich alarmiert gewesen, dass er Deutschland verlassen sollte. Vor allem als dann Erich Mühsam verhaftet worden ist, als er davon erfahren hat. Erich Mühsam war damals ein sehr enger Freund von ihm. Und ja, als er von dessen Verhaftung erfahren hat, war für ihn klar, jetzt ist es höchste Zeit, das Land zu verlassen, damit ihm nicht das gleiche Schicksal blüht. Und deshalb hat er dann mit seiner Lebensgefährtin Millie Wittkopp das Land verlassen, mit einem der letzten Züge übrigens, die nicht kontrolliert wurden, also tatsächlich, ja, höchste Zeit. Er hat dann erstmal eine Zeit lang in Zürich verbracht und in Saint-Tropez. In Saint-Tropez hat Emma Goldman zu der Zeit gelebt, die auch eine sehr gute Freundin von beiden war. Und dann wurde er eingeladen in die USA und nach Kanada zu einer Vortragsreise. Zunächst war der Plan, dass sie erstmal nur da ein paar Jahre verbringen, um auch die finanziellen Mittel wieder aufzustocken und sind dann zunächst, bevor sie in die USA wieder gegangen sind, haben sie noch eine Zeit lang auch in Paris und London verbracht. Und wenn Marcel zurück ist, darf er gerne weitermachen. Ja, jetzt komme ich zur Faschismusanalyse von Rocker. Da steht es auch. Es ist die Reaktion als Prinzip, die Reaktion gegen die Kultur überhaupt, die Reaktion gegen alle geistigen und sozialen Errungenschaften der letzten 300 Jahre, die jede Freiheit des Gedankens zu ersticken droht. Ja, wie man sieht, nimmt der Faschismus auch bei Rocker einen besonderen Platz ein. Jetzt auch wieder nur ganz kurz im Sinne im Rahmen dieses Vortrags, der natürlich was Wichtiges vermisst, das kann passieren, sollte sich einfach dann der Lektüre widmen, meiner Meinung nach. Okay, also Reaktion als Prinzip. Das bedeutet, Faschismus ist erstmal etwas, was gegen alle sozialen Errungenschaften gerichtet ist, das heißt gegen alle Freiheitsbestrebungen, die es in den letzten Jahrhunderten gegeben hat, sagt Rocker. Und er bezeichnet den Faschismus als Rückfall in ein modernes Barbarentum, dem jede höhere gesellschaftliche Kultur fremd ist. Er bemüht auch Mussolini selbst, der gesagt hat, Faschismus ist im Prinzip, wenn alles durch den Staat, alles für den Staat und nichts über dem Staat geschieht. Also das ist so der Wesenskern des Faschismus von einem Faschisten selbst formuliert, den zitiert Rocker in seinem Werk. Die Nazis nennt er politische Sadisten, die durch Karrierestreben und Machtwillen getrieben sind. Das sind, die Gestapo bezeichnet er als Inquisition und den NS-Staat damals als Kirche und den Glauben dieses NS-Staates eben die nationalsozialistische Ideologie, die Rassenideologie, den Antisemitismus, all das, was dort als Kompendium existiert hat. Und deren Ziel sei es, die Gesellschaft zu mechanisieren. Das heißt, das, was ich bei Föderalismus und Zentralismus schon mal versucht habe auszudrücken, hat auf der zentralistischen Seite im Nazi-Staat oder im faschistischen Staat seinen Höhepunkt gefunden in der Geschichte. Das heißt, totale Zentralisierung, totale Entmachtung der einzelnen Menschen und die totale Macht oder die absolute Macht halt im Staat konzentriert. Partei, Führer, alles verschmilzt miteinander zu einer Art Gottwesen, das von oben schalten und walten will und das keine Bedürfnisse mehr hat zwischen irgendeiner freien Zwischenmenschlichkeit der Bevölkerung. So, gegenüber der Arbeiterklasse ist der Faschismus eine industrielle oder fordert der Faschismus eine industrielle Hörigkeit. Das heißt, wir haben natürlich auch wieder eine neue Sklaverei, freiwilliger Arbeitsdienst und all solche Scherze. Das sind Sachen, die den Faschismus wirtschaftlich charakterisieren nach Rocker. Und jetzt habe ich das erstmal so grob umrandet. Dann ist natürlich nach dem Faschismus eine Phase, wo sich alle Gedanken machen, ja, wie konnte es dazu kommen? Da gibt es dann auch den Begriff der kollektiven Verantwortung, der bis heute im Raum steht. Zudem hat sich Rocker auch geäußert. Kollektive Verantwortung hieße in dem Fall beispielsweise das deutsche Volk schlechthin für den Faschismus verantwortlich machen zu wollen. Wer so denkt, den bezeichnet Rocker bereits dem Hitlerismus auf den Leim gegangen. Also das heißt, der Adolf hat eigentlich mit den Kollektivbegriffen gearbeitet, als er den Juden schlechthin alles unterstellt hat. Und insofern, wenn man dann Antifaschist ist, kann man das nicht weitermachen. Rocker findet in der Nachlese des Faschismus auch, dass der weiterhin noch Gefahrpotenzial hat, und zwar noch unverändert. Wie ich eben schon gesagt habe, sind ja diese politischen Sadisten, als die er die Nazis bezeichnet, von Karrierestreben und Machtwillen inspiriert oder beziehungsweise motiviert. Das ist natürlich immer noch vorhanden in der Gesellschaft. Und die organisierte Selbstsucht von schmalen Kasten und Eigentümern von Großkonzernen und so weiter, das ist auch immer noch da. Das heißt, wir haben überall in der Gesellschaft eigentlich Leute, die sich bereits im Kleinen als allmächtige Führer in ihren Unternehmen und so weiter aufspielen. Das heißt, das wichtige zentralistische Prinzip, hat das überwintert an verschiedenen Orten in der Gesellschaft und droht halt eigentlich tagtäglich wieder irgendwoher vorzubrechen. Genau, damit auch die Gefahr halt für heute, ja. So, Rocker hat auch ein paar Schriften über einzelne Leute verfasst, wie zum Beispiel den Josef Goebbels, bei dem hat er sich gewundert, wie der tatsächlich hingehen konnte und öffentlich behauptet hat, dass er einer Organisation angehört, die sich um gesundes und klardenkendes Menschentum bemüht. Das hat er beim Goebbels nicht so recht wiederfinden können. Und auch den Rassismus hat er in seinem Werk der Aufmerksamkeit unterzogen. Und zwar hat er sich gefragt, wie denn ein Beethoven, der so gar keine arischen Züge hatte, heute Bollwerk arischer Kultur oder zu der Zeit Bollwerk arischer Kulturschaffung gewesen sein soll. Das waren alles so Widersprüche, die hat er, die auf Rockers, die in Rockers Theorie eine Rolle gespielt haben. Dann genau. Ja, damit so viel zum Faschismus. Übergebe ich dann wieder an die Emily. Mhm. Ja, wir kommen zu einem nächsten Kapitel der europäischen Geschichte, und zwar zur Spanischen Revolution bzw. auch zum Spanischen Bürgerkrieg, die ja miteinander verwoben sind. Ja, auch hier hat sich der Faschismus breit gemacht. 1936 hat der General Franco geputscht. Von Marokko aus ist er mit seinen faschistischen Truppen nach Spanien vorgerückt und wollte die Regierung übernehmen. So. In Spanien hat sich dann eine antifaschistische Allianz gebildet und gegen die faschistischen Truppen gekämpft, also gemeinsam zunächst, und konnte damit eine gewisse Zeit den Faschismus auch abhalten. Ja, aus diesem Moment, ja genau, wir haben hier ein Bild von den, das leider ein bisschen verpixelt ist. Das ist ein Automobil von der CNT. Die CNT, das war die anarcho-syndikalistische Gewerkschaft in Spanien. Und das war die größte Kraft in Spanien. Die war auch seit Jahrzehnten schon sehr verwurzelt im spanischen Volk. Die haben viel auch getan für die Bildung, also zum Beispiel den Analphabetismus bekämpft und so weiter, und hatten deshalb sehr, sehr viele Anhänger. Die CNT hat dann dieses Machtvakuum genutzt, das durch den Putsch entstanden ist, und haben angefangen, trotz einer Regierung, die eigentlich immer noch bestanden hat, eine soziale Revolution umzusetzen. Das bedeutet, die haben das soziale Leben kollektiviert, aber vor allem auch die Wirtschaft kollektiviert. Das heißt, viele Betriebe wurden eben von den Arbeitern selbst verwaltet, geführt. Und man darf ja nicht vergessen, dass währenddessen ein Bürgerkrieg geherrscht hat. Das heißt, sie hatten die Schwierigkeit, auf Rüstungsindustrie umzustellen, aber es hat geklappt, kann man sagen. In vielen Teilen wurde sogar nicht nur die Produktion weitergeführt, sondern sogar erhöht. Wir haben hier auch nochmal ein Foto, das, wie ich gesehen habe, auch auf der Toilette hängt bei euch, von einigen anarcho-syndikalistischen Kämpferinnen und Kämpfern. Ja, Rocker war zu der Zeit selbst in den USA, hat den Ereignissen nicht beigewohnt, aber er hat das Ganze publizistisch begleitet. Und zwar war es eigentlich ähnlich wie bei der russischen Revolution, dass die Informationen sehr spärlich und zum Teil eben auch verfälscht ins Ausland gelangt sind. Und er hat dann in den USA diese Informationen versucht richtig zu stellen. Er hat eine Zeitschrift gegründet, The Spanish Revolution, wo er eben versucht hat, diese Ereignisse richtig in der amerikanischen Öffentlichkeit richtig zu stellen. Auch weitere Schriften hat er noch veröffentlicht dazu, die eben auch vieles zu den Hintergründen, zu den Zusammenhängen dieser Ereignisse in Spanien aufgedeckt haben. Ja, 1937, also nach einem knappen Jahr, kann man sagen, ist eigentlich die spanische Revolution, also die soziale Revolution, schon gescheitert. Und 1939 letztendlich hat sich dann der Faschismus etabliert. Und der Bürgerkrieg war insofern für die antifaschistischen Kräfte verloren. Zu den Gründen, wie es jetzt dazu kommen konnte, warum das gescheitert ist, wird Marcel sprechen. Ja, man muss sich Spanien zu der Zeit so vorstellen, dass es quasi umringt war von verschiedenen Machtblöcken. Wir haben einmal das faschistische Italien, das nationalsozialistische Deutschland und das im faschistisch werden begriffene Spanien, also da ist dieser Putsch, da ist es noch nicht ganz klar. Dann haben wir weiter im Osten die bolschewistische Diktatur und wir haben die demokratischen Strukturen oder demokratischen Nationen wie Großbritannien, Frankreich, USA und so weiter. Das sind jetzt, sage ich mal, neben dem spanischen Volk die Interessengruppen, die da aufeinandertreffen. All die betrachtet Rocker und spürt denen und ihren Zielen in der knappen Schrift Die spanische Tragödie nach. Dann hat er noch ein anderes Buch über das Thema geschrieben, The Truth About Spain. Das war, um den Amerikanern beizubringen, was dort passiert ist, damit sich die Antifaschisten dort und die großen Arbeiterorganisationen dem Kampf der CNT anschließen und den Faschismus in Spanien bekämpfen. Warum? Rocker hat bereits, also hat gedacht, beziehungsweise hat vorausgesehen, dass das Schicksal Spaniens, wie in dem Zitatefragment da oben, das Schicksal Europa sein wird. Das heißt, würde eine freiheitliche Revolution in Spanien gesiegt haben, dann wäre es für den Faschismus schlecht bestellt gewesen. Der Faschismus hat sich bislang in Europa als siegreich aufspielen können, weil die ganzen demokratischen Länder dem Adolf so quasi alles geschenkt haben, damit er bloß nicht auf die Idee zum Krieg kommt. Und dann wäre der aber in seinem Siegeszug durch Europa gebremst worden und das hätte dann der Welt vor Augen geführt, dass da doch kein Gott am Lenker eines Staates war, sondern lediglich ein Psychopath. Ja, da will ich mich jetzt nicht zu äußern. Also im Grunde genommen gibt es eine heuchlerische Neutralitätspolitik der Demokratien gegenüber Spanien. Das heißt, der Adolf und der Mussolini, die haben sehr wohl Knarren und Munition an den Franco geschickt, aber also Großbritannien, Frankreich und USA an die spanische antifaschistische Regierung bzw. an die CNT nicht. Ja, fragt man sich jetzt warum, das war ja ein Spiel mit dem Feuer, das war ja schon absehbar, dass da was mehr raus wird. Ja, was könnte ein Grund gewesen sein? Rocker sagt, dass es daran lag, dass Frankreich und Großbritannien hatten eben Schürfrechte in Spanien und auch große Fabriken, da war eine Menge Kohle und Geld. Und dann war das so, dass die spanischen Anarchisten jetzt nicht unbedingt davor Halt gemacht haben. Also die haben nicht gesagt, ach okay, ihr seid eine britische Firma, ihr könnt mit dem Kapitalismus weitermachen, wir wollen nur den spanischen bekämpfen. Nein, die haben natürlich alle Betriebe versucht zu kollektivieren und zu sozialisieren. Und damit ging das Kapital, was darin lag, flöten. Es war, wie gesagt, spanienweit eine ganze Menge. Und das musste dann die britische Regierung ihren Industriellen und sowas gegenüber rechtfertigen. Und dann hatten die halt einfach gar nicht die Möglichkeit dort, natürlich hatten sie die Möglichkeit, aber sie sind dann eben in den Arsch der Großfinanz gekrochen und haben eben keine Munition geschickt. Winston Churchill hat auch was Schönes gesagt. Winston Churchill hat gesagt, dass man sich in Spanien in den nächsten 5 Jahren eine neutrale Diktatur vorstellen könnte, die nach dem Ablauf dieser 5 Jahre die soziale Revolution gestoppt hätte und dann könnte man sicherlich wieder auf parlamentarische Einrichtungen zurückgreifen. Hat im Falle Francos nicht ganz so funktioniert mit den 5 Jahren, es hat dann doch länger gedauert. Aber es war für Europa kein Problem. Franco war nach dem Zweiten Weltkrieg schnell rehabilitiert als Bollwerk gegen die Kommunisten im Osten. Und man hat weiter fleißig mit ihm Handel getrieben und ihn später auch in sogenannte Verteidigungsbündnisse aufgenommen. Ja, jetzt muss man noch die Rolle Russlands berücksichtigen. Die empfand Rocker als besonders beschämend. Und zwar hat Stalin sich in Spanien mit einem Heer von Agenten, die er durch Valencia, Madrid und Barcelona eingeschleust hat, installieren wollen. Das hat er letztendlich auch geschafft. Und zwar, wie hat er das gemacht? Also, der hat die spanische bürgerliche Regierung mit Waffenlieferungen unter Druck gesetzt. Entweder für politische Zugeständnisse oder für sehr, sehr viel Gold gab es eben ein bisschen spärliche Munition und Waffen. Und damit hat er sich dort, das war das Druckmittel, damit hat er sich dort reingebracht. Weil Stalin hat sich als Vorreiter der Weltrevolution gesehen und jede Revolution sollte so aussehen, wie der sich das vorgestellt hat. Dann gab es daneben noch einen stillen Boykott, so wie Rocker das formuliert. Und zwar haben die Antifaschisten, also maßgeblich die anarcho-syndikalistische Bewegung, die Aragonesische Front gehalten. Das war eine Front, die strategisch sehr wichtig war. Und jetzt ging denen irgendwann die Munition aus. So, jetzt wurden die halt eben nicht mehr beliefert. Das heißt, man hat die als Kanonenfutter benutzt und hat quasi gehofft, dass die Faschisten das Problem mit den Anarchosyndikalisten schon aus dem Weg räumen würden. So haben die Bolschewiken damals gedacht. Letztendlich lief das darauf zurück, dass Stalin auf gar keinen Fall wollte, dass das freiheitliche Konzept der Spanischen Revolution siegreich von dann gehen würde, vom Feld gehen würde, denn er hatte Angst, dass dann das russische Volk auch wieder versuchen würde, an die sowjetischen, also an den Grundgedanken, den die Sowjets eigentlich waren, andocken würde. Ferner brodelte es auch noch in der Ukraine. In der Ukraine gab es die Machno-Bewegung, das war eine freiheitliche Armee unter dem Revolutionär Nestor Machno, und auch dort gab es ein freiheitlich denkendes Partisanentum bzw. ein Bauerntum, und das waren alles so Herde, vor denen sich die Bolschewiken gefürchtet haben. Wenn da jetzt in Europa nochmal so ein Signal kommt, okay, es geht auch ohne Parteidiktatur, dann hätte das Gefahrenpotenzial für die Macht der russischen kommunistischen Partei gehabt. Dann gab es noch ein besonders bändesprechendes Ereignis im Mai 1937. Die Telefonzentrale von Barcelona war von den Anarchisten besetzt seit Beginn der Revolution. Und das war wichtig, weil daraus gingen Auslandstelefonate. Das heißt, wenn man irgendwie schnell Kontakt mit dem Ausland herstellen wollte, dann ging das darüber nur. Und dann wollte das Stalin auch in seine Finger kriegen und hat spanische Kommunisten und eigene Agenten angeleitet, diese Telefonzentrale anzugreifen. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, also umringt von einem Heer von Faschisten, hat er tatsächlich es wichtiger empfunden, die eigenen sogenannten antifaschistischen Bundesgenossen und Genossinnen zu attackieren, um sich eine scheiß Telefonzentrale anzueignen, als den Feind, also den Faschismus, zurückzuhalten. Daran kann man die Wertschätzung sehen, die dort die bolschewistischen Geschicke geleitet hat. Ja, letztendlich ist zu sagen, dass die Tragödie, die dort stattgefunden hat, darin besteht, dass der Faschismus aufgrund der Hintertreibungen von bürgerlicher Regierung bzw. bürgerlichen Regierungen und des Bolschewismus den Faschismus kein Bollwerk sein konnte. Und letztendlich hat sich Rockers Spruch dann ja auch bewahrheitet, dass das Schicksal Spaniens das Europas wurde, als dann einige Jahre später Hitler überall durchmarschiert ist und ein riesiges Szenario der Verwüstung angerichtet hat. Kann man nicht anders bezeichnen. Besonders beschämend muss man heute auch noch aus heutiger Perspektive sagen, also den ganzen nationalen Regierungen den Antifaschismus unterstellt wird. Da kann man ganz leicht sehen, was die mit Franco nach dem Krieg gemacht haben. Also jeder, der glaubt, dass seine oder andere Regierungen demokratisch oder sonst wie irgendwie sind, der soll sich einfach angucken, wie Franco nach der Spanischen Revolution schalten und walten durfte und auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Das interessiert heute keinen mehr, da wird einfach galant drüber hinweggegangen. Am Campo de la Bota in Barcelona an der Küste, da gibt es einen Spielplatz. Der ist asphaltiert. Unter dem Asphalt wurden damals die Anarchisten abgeknallt. Heute ist das ein Vergnügungspark. Kann man sich auch mal ansehen. Das ist, finde ich, hautnah, kann man erkennen, was diese ganzen demokratischen Regierungen aus der Geschichte gemacht haben. Ja, damit übergebe ich wieder an die Emily. Ja, wir kommen wieder zur persönlichen Biografie von Rocker zurück. Er ist, wie gesagt, auf Vortragsreise gereist in die USA zunächst. War das auch so geplant, dass es nur eine Vortragsreise bleiben sollte, aber letztendlich ist er dann dort eben bis zu seinem Lebensende geblieben. Er hatte immer wieder Schwierigkeiten mit der Aufenthaltsgenehmigung. Also die musste ja immer wieder verlängert werden, und das war für ihn besonders schwierig, weil er hat zwar auf der einen Seite viele bekannte Persönlichkeiten auch mobilisieren können, für ihn Fürsprache einzureichen, unter anderem Albert Einstein zum Beispiel. Aber trotzdem, also Ja, Rocker wurde damals in den USA auch von vielen so gesehen als ein Vertreter der liberalen Intelligenz, weil er eben auch viele philosophische Werke verfasst hat. Aber er selbst hat sich immer in der Öffentlichkeit als anarchistisch bezeichnet, und wie ihr euch denken könnt, war das nicht gerade hilfreich, dafür in den USA eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, da die USA damals ja schon eigentlich schon seit der Oktoberrevolution alles Rote, wie sie es nannte, bekämpft hat, und dazu zählten eben nach Meinung der Regierung auch die Anarchisten. Ja, trotzdem hat es halt letztendlich irgendwie geklappt, und er hat dann gelebt in einer Art anarchistischen Siedlung, Mohegan Colony in der Nähe von New York, in dem Ort Crown Pond. Und ja, er hat auch in den USA weiter vor allem Vorträge gehalten und war schriftstellerisch tätig. 1937 hat er ein sehr für sein Werk wichtiges Buch geschrieben, und zwar Anarcho-Syndicalism, auch eben auf Englisch veröffentlicht und tatsächlich bis heute immer noch nicht auf Deutsch veröffentlicht, obwohl es eigentlich ein ganz zentrales Werk ist für ihn. Darin schildert er nämlich die eigentliche Symbiose von Anarchismus und Syndikalismus, die halt wirklich auch für sein Werk, für sein Denken ganz zentral ist. Und er wird gemeinhin als einer der zentralen Theoretiker eben auch von dieser Verschmelzung beider Bewegungen bezeichnet. Und Augustin Suschi, auch ein Anarchosyndikalist aus Deutschland, bezeichnet ihn sogar als den Theoretiker des Anarchosyndikalismus. Ja, auch begann er seine Memoiren zu verfassen in den letzten Jahren in den USA, die mit mehreren tausend Seiten heute im Archiv in Amsterdam lagern. Unheimlich spannend zu lesen, dazu aber gleich auch noch kurz was von Marcel. Ja, und er hat geschrieben Nationalismus und Kultur. Das wird heute eigentlich so als sein Hauptwerk bezeichnet. Er hat das schon in Deutschland fertig geschrieben gehabt, und es war sogar schon angekündigt auch für die anarchosyndikalistische Buchgemeinschaft. Aber eben kam dann 1933 die historischen Ereignisse dazwischen. Und er hat, ich habe ja schon erzählt, wie er geflohen ist aus Deutschland, und entsprechend war das nicht so, also konnte er natürlich nicht viele Sachen mitnehmen, aber dieses Manuskript hatte eben so eine Bedeutung für ihn, dass er das wirklich als eines der wenigen Dinge gerettet hat. Es ist dann 1937 in den USA erschienen, auf Englisch übersetzt, und auch noch im selben Jahr in Spanien. In Deutschland ist es dann erst 1949 veröffentlicht worden, weil es ja naheliegenderweise nicht während des Hitlerfaschismus veröffentlicht werden konnte. Und leider hat es halt dadurch auch in Deutschland sehr wenig Resonanz gefunden, weil es einfach auch Jahre waren, in denen die Leute einfach nicht mehr so ein Interesse hatten und natürlich auch einfach die Bewegung zerstört war. Ja, aber wie gesagt, sein Hauptwerk, und zu den Inhalten nochmal Marcel, bitte. Klar. Genau, ja. Ich komme zum Titel unseres Vortrags, Kultur spottet dem Diktat. Emily hat schon gesagt, dass das Denken Rockers eigentlich so sehr auf einen Punkt kristallisiert. Natürlich nur sehr vereinfacht. Aber letztendlich geht es darum, in seinem Hauptwerk, oder das, was als sein Hauptwerk gerne bezeichnet wird, in dem Buch Nationalismus und Kultur. Und da hat er sich um verschiedene Begriffe bemüht, die immer wieder auftauchen und die sich als Leitmotiv quer durch das Buch ziehen. Und das ist einmal der übergeordnete Begriff der politischen Religion. Die bezeichnet Rocker als große Menschheitstragödie schlechthin. Und politische Religion, also Religion allgemein, sagt er, wäre ein Wahngebilde, in dem der Mensch den Schein mit dem Sein verwechseln würde. Das wäre ein Fetisch, der wäre irrational, und er hätte ihm charakteristisch wäre, je höher die Gottesvorstellung, also es gibt ja nicht immer nur einen Gott, sondern es gibt mal Götter oder mal was anderes, also jedenfalls, je höher diese dem Menschen übergeordnete Macht steigt, desto tiefer sinkt der Mensch eigentlich. Und letztendlich ist das die irrationale Rechtfertigung für irrationale Macht des Menschen über den Menschen. Religion muss man sich nach Rocker so vorstellen, dass man erstmal so die frühe Menschheit hatte, die hat sich dann höheren Mächten gegenüber gesehen, wie zum Beispiel Klima, Tiere und hast du nicht gesehen, und dann haben die versucht, aufgrund ihres Selbsterhaltungstriebs mit denen irgendwie Kontakt aufzunehmen. Das war dann noch so eine individuelle Sache, ne? Irgendwie hinknien und dann zum Wind beten und sowas. Das hatte noch nicht diesen sozialen Charakter. Dann später im Laufe der Geschichte kam eine professionelle Priesterkaste ins Spiel. Und die hatte dann auch Privilegien und hat sich quasi als Zwischeninstanz zwischen die Normalsterblichen und die Gottheit da oben gesetzt und hat daraus ein Machtgefühl erspürt. Dieses Machtgefühl, das war der psychologische Hintergrund, wurde dann zu einem Willen zur Macht. Das hat auch Nietzsche aufgegriffen, der Rocker in dieser Hinsicht inspiriert hat. Und jetzt muss man sich fragen, ja, warum haben die das gemacht? Also es ist so, weltliche Macht kann nach Rocker niemals nur durch Gewalt alleine aufrecht erhalten werden. Also ressourcenschonende Diktatur ist, wenn man dem Einzelnen den kleinen Diktator bereits in den Kopf setzt. Deshalb politische Religion. Politische Religion ist nach Rocker nichts anderes, als wenn man annimmt, dass die Herrschenden alternativlos werden. Also das wird uns heute als Schlagwort auch noch mit auf den Weg gegeben. Unser System ist alternativlos, ihr braucht uns, anders geht es nicht. Und das war damals schon so. Des Weiteren dazu passend, die wie nennt man das? Sündhafte des menschlichen Daseins. Also das heißt, der Mensch kommt als Sünder auf die Welt. Das ist schon gleich so ein Schlag in die Fresse. Also du bist nicht erwünscht, du bist nur ein Sünder. Reinige dich da gefälligst von und schufte viel, dann kommst du da irgendwie raus. Und deine Bedürfnisse, die verschiebt mal aufs Jenseits. Wir haben in der Geschichte der Menschheit auch immer wieder Mächtige, die sich auf die Religion beziehen. Wir haben zum Beispiel Alexander den Großen, Alexander von Mazedonien, über den schreibt Rocker, dass der sich nach seinen ersten Siegeszügen an den lokalen Religionen, die dort geherrscht haben, hat er sich mit denen auseinandergesetzt und hat sich dann als oberste Gottheit bei denen installiert. Und das hat ihn eben im Volk, dadurch konnte er an die Dinge im Volk appellieren, die dort bereits vorhanden waren und war dann eben ein akzeptierter Herrscher und musste nicht mehr mit einer Streitmacht seine Macht irgendwie jeden Tag aufs Neue herausfordern, beziehungsweise verteidigen. Jetzt werden natürlich viele Leute sagen, ja, aber es gab in der Geschichte doch auch sogenannte aufgeklärte Herrscher, wie zum Beispiel Napoleon. Dabei darf man nicht vergessen, dass der Napoleon, der einst aus Kirchen Ställe für seine Pferde gemacht hat, sich vom Papst hat krönen lassen. Wir haben Mussolini. Mussolini hat als Antiklerikal durch die Weltgeschichte gepoltert und hat dann letztendlich doch wieder die katholische Kirche reorganisieren müssen in Italien, um an die volkstümlichen Dinge, die die katholische Kirche in Italien geprägt hatte, andocken zu können. Also ohne hätte es nicht funktioniert. Beim Adolf genauso. Und wie zieht sich dieses Prinzip, dieses religiöse Prinzip weiter? Die Nationalökonomie des Bürgertums bezeichnet Rocker als Theologie des Eigentums. Und wir verrichten einen Gottesdienst an ihr, wenn wir mit knurrendem Magen an den Schaufenstern vorbeigehen, weil wir uns den Opferdienst gerade nicht leisten können. Also da hat man auch wieder so etwas, an was man glauben muss. Es ist im Grunde irrational. Ja? Da liegt der Fraß, wir haben Hunger, aber wir lassen das dort liegen, weil es das Eigentum irgendeiner anderen Person ist angeblich. Und das ist eben ein theologischer Begriff. Daran muss man glauben, ansonsten existiert dieses Eigentum nicht. Ja, es gibt ein schönes Zitat, was ich eben schon fälschlicherweise sagen wollte, und zwar aus dem anderen Ufer, so The Farthest Shore. Da sagt Rocker, der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Ja, okay, nicht so gezogen. Also jedenfalls fragt sich Rocker vom anderen Ufer letztendlich, wann kommt endlich der Karfreitag Gottes, an dem der Mensch wieder aufersteht? Ja, das war die politische Religion. Nationalismus und Kultur ist das Buch über eine bestimmte politische Religion, und zwar den Nationalismus. Nationalismus war die treibende Kraft der Diktaturen in der Zeit, in der Rocker gelebt hat, und er wollte der mit seinem Buch ein geistiges Bollwerk zumindest entgegensetzen, und deshalb hat er das Religiöse oder beziehungsweise das Irrationale, Abwegige am Nationalismus enttarnen wollen. Grundaussage des Buches ist, es gibt keinen nationalen Kulturbegriff. Also die Nation, also die nationalen Herrscher, die sich als Wahrer der beispielsweise deutschen Kultur wähnen, liegen völlig falsch. Das sieht man an verschiedenen Aspekten, Sprache, Architektur, Kunst. Das ist den nationalen Grenzen erhaben. Also Kultur richtet sich nicht nach irgendeiner Grenze, die fragt nicht, aha, darf ich hier passieren oder nicht, sondern die tut es einfach. Und zwar ist das so, Der Rocker, der sieht Kultur folgendermaßen: wir sind alle einzelne Regentropfen und Kultur ist quasi das Meer, in dem wir schwimmen. Das heißt, Kultur ist etwas Gutes, etwas, was Anarchisten durchaus befürworten können, in dem sie auch leben. Und das ist, hat gar nichts mit Herrschaft oder so irgendwas zu tun. Das ist eine Verwechslung der Begriffe. Und letztendlich ist der Nationalismus gar nicht in der Lage dazu, Kultur zu befehlen oder irgendwie zu bewahren. Sie entgleitet ihm einfach, weil die stupide Macht an der Spitze einer Gesellschaft kann das eben gar nicht leisten. Ein Beispiel wäre Beethoven. Es kann niemand behaupten, dass irgendein Herrscher von Gottes Gnaden zu ihm gegangen wäre und ihm seine genialen Werke hätte befehlen können. Das hätte so nicht funktioniert, sondern das hat er ganz alleine gemacht, mit Hilfe derer, die ihm eben schon Vorbilder waren und die das kulturelle Feld, was er dann letztendlich in der Musik beackert hat, vorbereitet haben. Und das war, ist auf menschliche Kooperation zurückzuführen, Kultur, und eben nicht auf den Befehl von oben. Und deswegen kann Kultur als Antagonist des Nationalismus betrachtet werden und im Grunde auch als Antagonist des Zentralismus. Und deshalb habe ich eben auch gesagt, hat Rocker den Sozialismus als Kulturfrage bezeichnet. Beides sieht er sehr eng miteinander verwoben. Und das ist so eine der Hauptlehren aus seinem Werk. Ja, also geht's bei Emily jetzt weiter. Wir kommen zum letzten Kapitel in Rockers Leben. Bekanntermaßen wurde 1939 von den Nazis ein Krieg angezettelt, der dann im Weltkrieg geendet hat. Rockers Sicht auf diesen Krieg war, dass er es war eben zu diesem Zeitpunkt so, dass die Arbeiterbewegung gescheitert hat oder überhaupt antifaschistische Kräfte im Land selbst gescheitert sind, das aufzuhalten. Und deshalb sah er dann den Eintritt der Alliierten in den Krieg als die Hoffnung, diesem Faschismus eben noch Einhalt zu gebieten. Deshalb hat er sich auf die Seite der Alliierten gestellt, weil er gehofft hat, dass sie den Faschismus bekämpfen können. Er war trotzdem immer... Es war, wie gesagt, die Zeit auch, wo Nationalismus und Kultur veröffentlicht wurde. Insofern ist er immer, ist er nie nationalistisch geworden und hat sich auf die Seite eines Landes gestellt. Aber es war eben für ihn das kleinere Übel, wenn diese Mächte siegen. Ja, nach dem Krieg hat sich in Deutschland ja erstmal alles in der Aufbauphase befunden. Also es war ein komplett zerstörtes Land und Rocker hat zunächst Kontakt wieder aufgenommen zu ehemaligen FAUD-Mitgliedern. Die meisten sind ins Exil gegangen, verhaftet worden oder auch umgebracht worden. Nicht nur die FAUD-Mitglieder, sondern natürlich alle, die irgendwie in der anarchistisch-syndikalistischen Bewegung aktiv waren und auch darüber hinaus. Ja, jedenfalls hat er eben zu einigen verbliebenen FAUD-Mitgliedern wieder Kontakt aufgenommen, hat sie vor allem materiell unterstützt, weil das einfach die größte Not dann damals in Deutschland war. In den USA war es ja damals materiell ein ganz guter Stand, insofern konnte er Paketsendungen nach Deutschland schicken, um erstmal die größte Not zu stillen. Ja, seine Rolle damals war, also es waren eben die letzten Jahre seines Lebens, er hat schon ein gewisses Alter erreicht und hat auch eine gewisse Vaterrolle irgendwie übernommen dann in dieser Zeit. Er war halt der letzte Vertreter dieser alten anarchistischen Generation, der noch am Leben war. Und er war immer dann eine Person, die um Rat gefragt wurde, die halt schon sehr viel erfahren hat, sehr, sehr viel Erfahrungen gemacht hat in seinem Leben. Und er wurde ja nach Rat gefragt und er war eine Person, die einfach Orientierung auch geboten hat jetzt für diesen Neuaufbau. Ich habe noch ein schönes Bild von ihm und Milli aus dem Jahr 1955. In diesem Jahr, also kurz nachdem dieses Foto geschossen wurde, ist Milli dann verstorben und Rudolf Rocker dann drei Jahre später, 1958, auch mit 85 Jahren. Und in diesem Sinne gebe ich noch ein letztes Mal das Wort an Marcel weiter. Ich hoffe, dich insgesamt das letzte Mal, aber für heute auf jeden Fall. Also zu seiner letzten Schaffensphase gehört leider auch etwas Unerfreuliches, aus dem Rocker dann aber auch wieder was Erfreuliches gemacht hat. Und zwar hat Rocker, nachdem sich die Verhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg so maßgeblich geändert hatten in Europa und aus dem amerikanischen Exil heraus Gedanken gemacht, wie könnte denn jetzt die Bewegung in seiner Heimat weiter funktionieren, wie könnte es dort weitergehen. Und dann hat er ein paar Texte geschrieben. Der eine war, er hieß das ein offenes Wort und der andere eine Einschätzung der Lage in Deutschland. Es ging darum, dass Rocker die Gewerkschaftsbewegung selbstverständlich beibehalten wollte, die der Anarchosyndikalismus bis dahin ja dargestellt hat. Aber er hat gesagt, also diese Klassenkampfrhetorik, also mit Kampf oder so, da geht es jetzt leider nicht mehr weiter, weil es war schon alles zerkämpft. Und ja, das würde jetzt bei den Leuten nicht mehr verhaften, hat er sich gedacht. Also muss man sich irgendwie was Neues suchen, um eben den Bedingungen sich den Bedingungen wieder anzupassen. So, das Problem war, dass er sich dann wundern musste, weil er auf einmal mit einem Vorwurf konfrontiert war aus den eigenen Reihen. Und zwar haben die Leute gesagt, du bist ein böser Revisionist. Ja, was heißt Revisionist? Es gibt in den marxistischen Grabenkämpfen um Eduard Bernstein und andere immer wieder diesen Vorwurf des Revisionismus. Das ist sowas wie ein Ketzer. Also jemand, der im Grunde genommen von einer althergebrachten Dogmatik abweicht und das wirft man ihm dann vor. Ja, jetzt hat sich Rocker gewundert, dass das von Anarchisten kommt, weil diese Art zu denken passt eigentlich gar nicht zu denen und ist mit ihrer Idee eigentlich auch gar nicht vereinbar, denn cogito ergo sum. Das heißt, ich denke, also bin ich. Da steht nicht, ich wiederhole mich, also bin ich. Das bedeutet, wenn man nicht immer wieder neu denkt, dann ist man auch nicht, dann verliert man sich in dem Prokrustesbett eines toten Dogmas nach Rocker und ja, dann kann das mit dem Leben auch so nicht klappen. Jedenfalls sagt er dann, dass Revisionismus eigentlich das ist, was die anarchistische Bewegung und ihr geistiges Ideal am Leben hält, weil es immer wieder, auch strategisch, taktisch gesehen, an die Umgebung, an die letztendlich realen Umstände angepasst werden muss. Und diesen Zug, dieses Flexible, dieses Lebendige, das sieht er eben auch von Proudhon bis Kropotkin bei allen vertreten und deshalb ist er ganz froh, ein Revisionist gewesen zu sein. Und nochmal inhaltlich zur Lage in Deutschland, die er sich so, obwohl er halt zu Ideengeber versucht hat wieder zu sein, da hat er beispielsweise empfohlen, diese Gewerkschaftsbewegung zwar beizubehalten, aber halt eben auch einen mutualistischen Genossenschaftsanarchismus ins Leben zu rufen. Das heißt, eine selbstorganisierte Wirtschaft im Kleinen zu erproben und damit praktisch den Leuten voranzugehen. Und dann sollte das föderalistisch zusammengehen mit einer Art Munizipalsozialismus. Es steckt schon drin im Wort Munizipal. Also er hat gesagt, die alten Genossen und Genossinnen sollten sich in den Gemeinden in den unteren Gemeindestrukturen mitarbeiten, um eben dem Bild eines Chaoten, der der Anarchist immer verschrien war, entgegenzuwirken und den Menschen tatkräftig eben vor Ort im Angesicht zu zeigen, dass man eben an einem Aufbau einer Gesellschaft interessiert ist und nicht am Abbau wie die Herrschenden. Das kam von Kropotkin übrigens, dieser Einfluss, ja, also das, was er dann später, das ging so ein bisschen auf Kropotkin halt zurück, ja. Letztendlich hat er aber die Gewerkschaft, wie gesagt, auch nicht ablehnen wollen als Großorganisation und so weiter. Er hat nur halt gesehen, dass die zu diesem Zeitraum und zu diesen engen Umständen, die damals geherrscht hat, nicht so das richtige Tool gewesen wären für die gesellschaftliche Umwandlung. Genau. Er hat ein paar Gefahren gesehen, die er bei diesem Vorwurf umso deutlicher gespürt hat. Das war die geistige Inzucht, die in Bewegungen aufkommen kann, wenn man immer dogmatischer wird. Das tötet quasi Bewegungen ab und lässt sie wie so kleine enge Zirkel erscheinen, die mit der Gesellschaft eigentlich nichts mehr zu tun haben. Das wäre Rockers Horrorvorstellung vom Anarchismus gewesen. So kann es nicht sein. Also das muss sich schon der Gesellschaft öffnen, muss auch den Mut haben, sich mal bei Diskussionen oder auch mal bei anderen Dingen die Finger schmutzig zu machen. Man kann als Mensch nicht fehlerfrei durch sein Leben marschieren, sondern es ist immer so, dass es eigentlich darum geht, eben das Leben zu leben und das kann man nicht, indem man sich in einem geistigen Elfenbeinturm zurückzieht. Ja, so ein richtig böser Revisionist, wie er war, hat er dann auch noch das Zitat geprägt: Ich glaube, dass ein solches Ziel, also die freiheitliche Gesellschaft, das Streben der Besten wert ist. Aber man darf es nicht in die Zukunft verschieben, sondern muss es schon heute dort beginnen, wo Beginnen möglich ist. Und das ist eben die Richtung, in der diese Texte, auf die die Vorwürfe folgten, geschrieben ist. Ja, jetzt haben wir uns überlegt, wie soll man so einen Vortrag zu Ende bringen. Wir haben es dann ganz einfach und faul gemacht und lassen das Rocker selber machen. Im Suhrkamp Verlag sind Fragmente seiner Memoiren erschienen. Wen dieses interessante Leben näher interessiert, dem empfehle ich, sich die gesamte Ausgabe im Internationalen Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam als Reproduktion zu besorgen. Ja, kann man nur ans Herz legen. Und ich lese jetzt daraus die Schlussbemerkung von Rocker vor, zu der er noch in der Lage war, die selber zu verfassen. Das hat nicht irgend so ein Historiker-Arsch von später für ihn gemacht, sondern er konnte das selber. Also Guido Knopp konnte hier kein Geld verdienen. Ich war nie ein fertiger Mensch und bin es auch heute nicht, trotz meiner 78 Jahre. Ich hatte auch nie absolute Wahrheiten zu verschenken, da es mir nie gelungen ist, die geheimnisvolle Schatzkammer zu entdecken, wo solche zu finden sind. Denn alles Wissen und Können ist nur das Ergebnis unserer jeweiligen Erkenntnis und ändert sich mit dieser. Es gibt eben kein letztes Ziel. Und was wir den Sinn des Lebens nennen, ist wohl immer nur das, was wir selbst daraus machen. Gerade weil ich dies erkannte, gehörte ich nie zu den Gralshütern des reinen Prinzips. Konsequente Menschen sind immer beschränkte und deshalb versklavte Menschen. Sie sind an leere Formeln gebunden und lernen nie, den lebendigen Inhalt einer Idee zu erfassen. Proudhon sagte einmal, dass ein wahrhaft freier Mensch nie ganz sicher sei, ob das, was er erstrebe, auch wirklich ganz richtig sei. Ich glaube, dass dies das Beste ist, was je über den Begriff der Freiheit überhaupt gesagt wurde. Gerade heute, wo sich der Einfluss totalitärer Ideen so üppig entwickelt hat, tun uns solche Menschen bitter Not. Ich bin zufrieden, dass es mir vergönnt war, dieses Buch, das eigentlich durch meinen verstorbenen Freund Max Nettlau angeregt wurde, zu Ende zu bringen. Das will jedoch nicht besagen, dass damit meine Tätigkeit ihr Ende erreicht hätte. Noch lebe ich, was für mich dasselbe bedeutet wie noch kämpfe ich. Wer das Leben anders auffasst, hat es schlecht verstanden. Vielen Dank fürs Zuhören.